Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Sunday, Sunday. They have no scruples. They're corrupt and immoral. Ich begrüße euch an dieser Stelle wie immer zum Sunday Service. Eben gerade hörten wir Doom Squad, eine Band aus Toronto, die zu dritt sind. Trevor, Jacqueline und Ellie heißen die drei, sind Geschwister und nicht nur das, sondern sie sind auch Drillinge. Blumas ihr Nachname und ich finde Doom Squad ziemlich spannend, zumindest das, was ich bisher kenne. Das ist nur die aktuelle EP, Pageantry Suit heißt diese, aber ich bin gespannt, ob da demnächst noch mehr Tolles kommen wird oder ob es vielleicht sogar schon was gab, was mir irgendwie durch Lappen gegangen ist. Ist ja auch nicht unbedingt auszuschließen. Damit euch nichts durch die Lappen geht, müsst ihr immer fleißig Sunday Service hören. Heute gibt es unter anderem Musik von FFS, das ist ein Projekt von Franz Ferdinand mit den Sparks zusammen. Es gibt viel Musik von Nils Fram, der nicht nur aktuell den Soundtrack zu dem Film Victoria komponiert, sondern auch vor kurzem eine neue Soloplatte veröffentlicht, die einfach nur Solo heißt. Da gibt es Exotisches aus Finnland mit Jaakko Ainokalevi. Ich habe tollsten Indie-Pop aus Peru dabei, auch sehr exotisch, mit einer Band namens Kanakui El Tigre. Außerdem Mainstream-Pop aus Island mit Of Monsters and Men. Aber erstmal hier, schönste Indie-Pop aus den USA mit Someone Still Loves You, Boris Yeltsin. Das war dann Someone Still Loves You, Boris Yeltsin, die hier bei diesem Song Line on You ungewöhnlich rockig klingen und so ein bisschen an Weezer erinnern vom Gitarrensound her, aber keine Angst, auch den Pop haben sie nicht aus den Augen verloren. Die Band aus den USA hat ja aufgrund ihres Namens auch schon mal Auftritte in Moskau gehabt. Ne? Klar, wer sich benennt nach dem ersten Präsidenten Russlands, zumindest nach der, wie nennt sich das noch, Glasnost oder sowas. Ja, der wurde dann auch dort eingeladen. The High Country ist das neueste Album von Someone Still Loves You, Boris Yeltsin. Tolle Platte, die beste, die sie bisher gemacht haben. Das waren so einige und vor allem die letzten dann eher so ein bisschen enttäuschend. Von daher umso schöner, dass die Band jetzt wieder mit vollem Elan zurück ist. Die nächste Band nennt sich Acorn Falling. Dann verbirgt sich der Däne Lars Kiewik, kommt aus Kopenhagen und hat hier auf seinem Album Second Plateau of Normalcy Leute eingeladen wie Thomas Wiedler, der schon mal bei den Bad Seeds mitgemischt hat, und auch Peter Principle von Tuxedo Moon sind dabei. Track von Acorn Falling hier heißt Lost Horizons. Thank you. somewhere in the past, set the navigator down it. Sailor in space, on a ship of critical circuits. Is this my direction? Is this my decision? The deep doubt rose in my mind, and with millions of stars as witness, I became a navigator. Tja, ziemlich düstere Stimmung gibt es hier bei Aiken Falling. Allen voran natürlich das Cello hier ganz stark im Vordergrund, gespielt übrigens von dem Cellisten John Contreras, ansonsten auch mit aktiv bei Current 93, also hier bei Aiken Falling, diesem Projekt aus Dänemark, gibt es viel Name-Dropping, viele bekannte Leute, und das Album Second Plateau of Normalcy ist eine wirklich ruhige, aber auch sehr, sehr düstere Geschichte. Song gerade eben hieß Lost Horizon. Mit ein bisschen Surf-Touch, Surf-Musik geht's weiter mit Tony Guerrero and El Diablitos, oder I El Diablitos müsste ich ja sagen. Hell or High Water heißt das Album dieser Band aus Kalifornien. Und hier kommt ihr Song Oddball.

Das waren The Highbrows mit ihrem Song If I Was. Der Sänger hat entweder eine ganz, ganz dünne Stimme hier oder das wurde einfach total schlecht aufgenommen und abgemischt. Das kann natürlich auch der Fall sein. Ich hoffe eher Letzteres, weil eigentlich die Musik dieser Band gar nicht so schlecht klingt. Pelican Sounds heißt das aktuelle Album, / Mini-Album eigentlich eher, wie gesagt, das zweite Werk von dieser Band. The Apache Relay kommen aus den USA, aus Nashville und haben auf ihrem gleichnamigen Album ein, ja, zwei, drei, vier wirklich ganz nette Songs drauf, unter anderem dieser hier, Katie Queen of Tennessee. Thank you. den Sunday Service. Und das gerade eben waren Dawn of Midi, ein Ensemble aus Brooklyn, New York. Ensemble ist vielleicht ein bisschen weit gegriffen, weil die sind nur zu dritt. Ein Herr am Kontrabass, einer am Klavier und einer spielt Schlagzeug. Und zu dritt kriegen die einen ziemlich guten Sound hin, der eigentlich ziemlich elektronisch klingt, aber trotzdem analog fabriziert wurde. Vielleicht auch hier und da ein paar Effektgeräte dabei, aber ansonsten glaube ich, ist das Ganze wirklich handgemacht. Das Spannende dabei ist, dass die drei Mitglieder hier aus aller Herren Länder kommen. Ein Inder ist dabei, einer aus Marokko, einer aus Pakistan. Sind aber schon seit einigen Jahren zusammen, 2007 gegründet, irgendwo an der Hochschule in L.A. kennengelernt, inzwischen nach New York umgezogen. Und Dysnomia heißt das aktuelle Werk von Dawn of Midi. Song gerade eben hieß Nix, also wie das deutsche Nix mit X hinten geschrieben. Maya Vidal als nächstes, die Dame hat gerade eine EP veröffentlicht, The Tide heißt diese. Da sind drei schöne Songs drauf und drei Remixe. Hier kommt sie mit Bones. Hörten wir von Maya Vidal von der The Tide EP, gerade eben vor einigen Tagen erschienen. John Regen wird er geschrieben, John Regen wahrscheinlich ausgesprochen, ist amerikanischer Komponist, Musiker und vor allem auch Klavierspieler, der mit Stop Time gerade eben Platte aufgenommen hat und hier sein Song I Will Wait. In this world, hoping to find themselves a boy or a girl. I know something about this, it's true. I was one of them until I found you. But you're far away now, and I'm here alone. I can't feel your heartbeat inside of this phone. I've been so different since you came my way. Promise promise me, please, now you won't run away. 'Cause I will wait for you. I will wait for you. I will wait. I hope it's not too late. You at night, I'd sleep with your cat, but I'm scared he might bite. Before the day I met you, I was losing my mind, but you came and saved me right in the nick of time. Now I will wait for you. Hoping to find them a boy or a girl. I know a little about this is true, and I won't stop fighting until I get you. So I will wait for you. I will wait for you. Wait, das war John Rechen, und bei diesem Album hier, Stop Time, waren beteiligt unter anderem Davey Farragher und auch Pete Thomas, die kennt man von Elvis Costello and The Imposters, und ja, in die Richtung geht das auch, Elvis Costello, ein bisschen Billy Joel, ganz viel Ben Folds vom Sound her, wenn er Klavier spielt. John Rechen und sein Album Stop Time sind in den USA, glaube ich, ziemlich erfolgreich gerade und ziemlich weit oben in den dortigen Billboard Charts. Ja, mein Gott, besser als das, was hierzulande in den Charts zu finden ist, ganz, ganz weit vorne, das kann man ja gar nicht hören. Das hier, diese Crooner-Musik geht auf jeden Fall doch irgendwie ganz gut in Ordnung. DJ Kotze habe ich letzte Woche hier vorgestellt mit der DJ Kicks Compilation, die 50. die er kompiliert hat für das Label K7. Davon nochmal zwei Songs hintereinander weg, weil die auch so ein bisschen gemixt werden. Das eine ist High Tech und The Two Beers und heißt Come Get It, und danach dann William Shatner mit It Hasn't Happened Yet. put me in my place so fast I thought my mind had blown. To the days before we made this hill at home, I had no idea I had so far to go. I had no idea I had so far to go. I heard a sound from a long time ago, put me in my place so fast I thought my mind had blown. To the days before we made this hill at home, I had no idea I had so far to go. So far to go. Cold water running in my face, he said, I like the feeling as it passes through my soul. Cherry brandy and a tip for the next race. Still had no idea we had so far to go. And the bird of paradise that brought you here to me has got us up and on the run. And I know it's only gonna be a minute till we wave you off to have your fun. Crossing the snowfields in front of the Capitol building. It was Christmas and I was alone. Strange city, strangers for friends, and I was broke. As the Carolyn sang its song, I dreamt of success. I would be the best. I would make my folks proud. I would be happy. It hasn't happened yet. It hasn't happened yet. It hasn't happened. Yes, there are nods in my direction, clap of hands, a knowing smile. But still, I'm scared again. Foot slipped. Pebbles fall, and so did I. Almost. I'm high. On Yosemite. The big gray wall. Fear of falling. Where to put my foot next? Fear of failure. I'm afraid I'm gonna fall. Be at one with the mountain. I whispered in the air. Fear of failure. Failure. Fear of losing my hair. Falling, falling, falling, falling, falling. It hasn't happened yet. It hasn't happened yet. It hasn't happened. People come up and say hello. Okay. I can get to the front of the line, but you have to ignore the looks and... feeling of contentment, that ease at night when you put your head down and the rhythm's slow to sleep. My head sways and eyes start awake. I'm there, not halfway between sleep and death, but looking into eyes wide open, trying to remember what I might have done, should have done. At my age, I need serenity. I need peace. It hasn't happened yet. It hasn't happened yet. It hasn't happened yet. It hasn't happened. It hasn't happened. Schönste Musik hier in diesem Fall von William Shatner, It Hasn't Happened Yet, und davor zu hören gewesen Hi-Tech mit The Two Beers unter dem Song Come Get It. Und ja, das beides Songs, die vertreten sind auf der Compilation von DJ Kotze, DJ Kicks Nummer 50. Und ganz klar, hier ist nicht der Mix, sondern die Musikauswahl im Fokus, und da sind ja auch seine Auflegabende eigentlich bekannt für, dass es dann nicht irgendwie ums geniale Mixen geht, sondern wirklich um eher die Musik, die man vielleicht auch in Diskotheken, auf Tanz vielleicht nicht immer so alltäglich oder allnächtlich hört und die aber trotzdem total Spaß macht, auf jeden Fall auch dorthin gehört. Die Grand Brothers als nächstes, Delation heißt das aktuell auch nicht wirklich, weil im März erschien das Debütalbum dieser zwei Herren, die wirklich ganz, ganz großartige Musik machen hier. Und wir hören rein den Song Newton's Cradle. Thank you. Die Grand Brothers, das sind Errol Saab und Lukas Vogel. Die kennen sich irgendwie vom gemeinsamen, weiß ich nicht, studieren, musizieren, wie auch immer, und machen hier auf Delation ganz, ganz großartige Musik. Irgendwie zwischen Hauschka und Boards of Canada klingt das Ganze, was auf ihrem Debütalbum zu hören ist. Und Newton's Cradle, der Song gerade eben. Auch ein Herd über den Tellerrand gerne schaut, das ist Matthew Herbert, hat als, weiß ich nicht, diverse Pseudonyme Musik veröffentlicht und jetzt ist er wieder dran mit seinem richtigen Namen. Matthew Herbert also hat auch lange nichts mehr rausgebracht und The Shakes heißt seine aktuelle Platte. Der nächste Song, der geht locker mal 12 Minuten, also ihr könnt euch zurücklehnen, die Augen schließen, die Füße ausstrecken und das Träumen anfangen. Hier kommt er mit Peak.